Farid Gangbang, der noch Massenmord, Kollege, jung, brutal, gut aussehend, am 19.06. ist es soweit. Check die Standardversion und die Steelbox-Edition auf amazon.de. Und jetzt ficken wir die Szene. Biatch! Farid Bang mag es eng, ich bin der Anti-Codon-Rapper. Prostitution, Lunch für Koks, Junkies sind Verbrecher. Bin im Hut und töte Notenzöhne, schieß auf Alkis und schlage wieder Frauen wie Regina Halmisch. Wer so wieder Junkies, wir sind Gangbanger, die rappen, tragen Bandanas im Fressen. Ich werd Legende im Westen. Und nur weil ich deine Jungs jetzt kalt mach, muss ich wieder aussagen wie Hundehalter. Ein Tausender und du kriegst die 16 Bars. Farid Bang, ich geb ein Interview bei 16 Bars. Treffe mich mit 16 Noten auf 16 Bars. Triff dich mit 16 Noten, du hast 16 Bars. Suche nach Ärger und ihr kriegt Kugeln vom Werber. Doch die Verfahren werden eingestellt wie gute Bewerber. Gute Bewerber. Ich bin im Hut und roll im Benz. Weißt du, wem die Noten wollen? Nulle Noten wollen Bang. Kollege Farid Bang, Anti-Codon-Rapper. Nulle Noten wollen Bang, Anti-Codon-Rapper. Du musst heute für deinen Schutz mal zahlen, denn ich schlage wieder Rapper, die Rucksack tragen. Guck auf die Goldkette, wie wir gehen die Szene. Fick, fick die Szene, die Anti-Codon-Rapper. Yeah, ey, ich box Rapper behindert und hab ne Schwäche für Mütter von deutschen Sprechgesangskünstlern. Ey, ich komm einfach nicht vorbei an reflektierenden Flächen, ohne kurz innezuhalten und selbstzufrieden zu lächeln. Es ist der Boss, yeah. Er ballert mit der Semi-Automatik, hört es dann auf, wenn Semi-Automatik hört. Mutterficker, was? Ich komm in Benz vorbei getroost. Du willst ein Autogramm? Ich dreh die Fensterscheibe zu. Denn du und ich sind nicht dasselbe, so wie Ententeich und Pool. Bitch, ich plan den Überfall an den Membern deiner Crew und führ ihn durch, wie die Näherin den Wollfaden durchs Nadelöhr. Wenn sie das Brandloch nähen will in meinem goldfarbenen Prada-Shirt, das entstand als die Asche der Havanna-Zigarre darauf. Das kommt vor, wie in der Savanne Giraffen. Tja, das kann ruckzuck passieren, wie ich die Grenze von Holland mit Patienten an dem Golfland, Bestechung des Zollamts, du Nuttensohn, was? Ey yo, der Boss kommt mit Knarren, verteilt Headshots und Bonbons, doch die Bonbons sind alle. Kukuliga Farid Bang, Anti-Codon-Rapper, nimm den Nuttenbohlen-Bang, Anti-Codon-Rapper. Du musst heute für deinen Schutz mal zahlen, denn ich schlage wieder Rapper, die Rucksack tragen. Guck auf die Goldkette, wie wir gehen die Szene. Fick, fick die Szene, die Anti-Codon-Rapper. Yeah. Ey, ich box Rapper behindert und hab ne Schwäche für Mütter von deutschen Sprechgesangskünstlern. Wie Bonnie und Clyde, du Nutte bist sogar von Kids umgeschlagen, so wie Comicbuchseiten. Ey yo Kid, ich mach deine Ex zur Straßenschlampe, die mir Geld bringt und selbst nichts erhält wie eine defekte Taschenlampe. Nuttensohn, ey doch wenn sie brav war, dann springt für sie vielleicht mal eine Kette raus wie bei Fahrradpannen. Aber keine Kohle, Penner, denn ich bin selbstsüchtig wie die meisten Drogenhändler. Ich schau dir deine Fresse mit paar Schellen zu Brei. Um dich vor mir zu verstecken, ist die Welt zu klein. Ich zwing paar Rapper den Beton jetzt zu fressen und sie sind angepisst wie McDonalds-Toiletten. Zähl du deine Tage, denn es waren deine letzten. Rapper warten auf die Reste, ich werd Pate sein im Westen, wenn ihr Straßenseiten wechselt, denn ich schlage in die Fresse. Lasse Daten weitersprechen und ich sag, ich bin der Beste. Kukuliga Farid Bang, Anti-Codon-Rapper, nimm den Luten-Bohlen-Bang, Anti-Codon-Rapper. Du musst heute für deinen Schutz mal zahlen, denn ich schlage wieder Rapper, die Rucksack tragen. Guck auf die Goldkette, wie wir gehen die Szene. Fick, fick die Szene, die Anti-Codon-Rapper. Yeah, ey, ich box Rapper behindert und hab ne Schwäche für Mütter von deutschen Sprechgesangskünstlern.